Was ist denn jetzt los hier? DHL. So ist das. Da erzähle ich ein bisschen was aus der großen weiten Welt. Von etwas, was mir am Herzen liegt. Und dann hat der Sören so Ausreden wie, er muss zur Tür. Ja, ja, ich zahl's ihm heim. Der neue Nachgedacht Entertainment und Hörspiel Podcast. Von und mit Jan und Sören. Dann sage ich an dieser Stelle herzlich willkommen zum 8. Nachgedacht Podcast. An dieser Stelle wieder einmal aus Ritterhude und aus Borgfeld live zugeschaltet an den Fernmeldern der Sören. Grüß dich. Ja, hallo Jan. Und hallo da draußen. Hallo da draußen, genau. Nebenbei, wir können das nächste Mal eigentlich so ein Hangout machen, fällt mir gerade ein. Das kann man, glaube ich, auch aufnehmen. Hast du das schon mal gehört da? Hangout? Hangout habe ich schon mal gehört, aber noch nicht genutzt. Als Messenger ist das ganz cool, ne? Multiplattform-Messenger auch vom PC und so, aber. Das stimmt. Aber irgendwie Hangout aufnehmen ist nicht so einfach. Weiß ich nicht. Machen andere auch hier, der hier vom PlayStation Gentleman's Club, die nehmen das auf mit dem Hangout, aber wir jetzt nicht. Wir machen es noch wie viele andere über Skype oder vorletztes Mal haben wir auch probiert über TeamSpeak. Wobei. Stimmt. Da ging mein Skype nicht so richtig. Nee, ja, und jetzt sind wir froh, dass Skype funktioniert. Ja, wir haben heute für die 8. Folge überhaupt gar kein Motto. Letztes Mal hatten wir ja die verflixte 7. Folge, die war echt auch schräg, ne? Also die war ja so verflixt. Du hattest Zeitdruck. Heute bin ich aber entspannter. Ja, ich war verpeilt. Ich wollte dann lustig sein und noch ein paar schöne Gesprächsfetzen im Intro reinschneiden und habe dann irgendwie den Jingle am Anfang im Schneideprogramm völlig verhunzt und nach vorne reingeschoben und man hört die Begrüßung nicht. Passiert. Ja. Aber wie gesagt, es hätte besser sein können, hätte Fahrradkette. Jetzt machen wir die 8. Die 8 ist ja auch umgedreht, die Zahl der Unendlichkeit. Und heute endlich mal wieder eine neue Folge. Wir haben wieder ein paar Themen vorbereitet, über die wir reden wollen. Heute geht es vermehrt um Videospielkonsole und überhaupt um Videospiele. Allerdings auch um... Jetzt sehe ich gerade, ich liebe ja hier, ich muss das mit ihm einschieben, hier der Sören machte unsere interaktive Themenliste mal eben neu. Ich komme mir vor wie ein Nachrichtensprecher, der hier tagesaktuelle News auf den Prompter kriegt. So. Passiert. Genau. Gleich erzähle ich irgendwas, was er mir hier eingibt. Da muss man aufpassen. Nein, wir wollen über ein, zwei Spiele aus dem PlayStation Network sprechen, die wir angespielt haben. Wir wollen über zwei Spiele sprechen, die demnächst erscheinen werden. Unter anderem, oh Wunder, es ist eigentlich der Blockbuster schlechthin, der jetzt Ende Mai erscheint, Watch Dogs. Um den geht es auch wieder, ja. Und da gab es auch jetzt ganz aktuell den Trailer mit 101 Fakten zum neuen Watch Dogs Spiel. Dann reden wir über Kinofilme, die jetzt rauskommen und die wir gesehen haben, und zu guter Letzt noch über die über den Bereich Entertainment für die Ohren, nämlich Musik und Hörspiel. Da haben wir was zum neuen Coldplay-Album, was jetzt erscheint am 19.05. sowie über die Hörspielserie We Are Alive. Aber das kommt dann später. Ja, erstmal, wie geht's dir eigentlich? Habe ich vorhin schon gefragt, aber ich habe es vergessen. Erzähl. Mir geht es eigentlich relativ gut wieder, ich huste immer noch zwischendurch. Ich versuche das mal dementsprechend schnell hier auszublenden, damit ich nicht den Zuhörern quasi in die Ohren huste. Das sind noch so die Nachwehen von einer Erkältung, Bronchitis mit einer Kehlkopfentzündung. Aber es ist langsam alles wieder gut. Ah, gut. Ja, nur eben zur Info, wir hatten ja letztes Mal auch über Eishockey gesprochen. In der Zwischenzeit ist der RIV Bremerhaven, Sörens Lieblingsverein im deutschen Eishockey, mal eben Meister der zweiten deutschen Eishockeyliga geworden. Ne? Ja, das ist absolut genial. Auch von den Feiereien habe ich mich relativ gut wieder erholen können. Ja, ja. Ja, falls irgendwer zuhört, ne, also er hat sich wirklich geschont, ne, aber wie das dann so ist. Ne, das, nee, bei so einer Feierei kann man sich gar nicht schonen. Die muss man, das muss man voll mitnehmen, weil wer weiß, wann das wieder so kommt. Ja, genau. Und da warst du noch nicht krank geschrieben. Ne? Richtig, da war ich noch topfit. Ja, eben, siehst du. Und deswegen ist das auch alles halbe Höhe. Richtig. Ne? Aber wie gesagt, Glückwunsch, es war eine tolle Mannschaft, tolles Finale, hat sich gelohnt. Jetzt ist erstmal Sommerpause. Leider. Stimmt, ja, leider. Wobei ich mich dann daran erinnere, dass du letztes Mal noch gesagt hast, du würdest dir mal diesen Livestream anschauen. Die Möglichkeit hast du ja jetzt gehabt. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, also super, super, super. Also das war wirklich toll. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, dass das also auch wirklich professionell aufgezogen wird mit Reporter und Sprecher und Kommentator und Kamera. Also es war echt klasse. Wir hatten Probleme zu der Zeit noch mit unserer Internetverbindung. Wir haben jetzt seit kurzem eine 50.000er Leitung. Die kriege ich nicht mal hier. Nee, die kriegen wir ja auch nicht. Also bis zu, ne? Dieses magische bis zu. Und, wir kriegen hier, wenn's gut läuft, irgendwie 23.000 bis 26.000 runter, so ungefähr. Und zu Spitzenzeiten, ne? Am Wochenende, sonntags kannst du das natürlich vergessen. Und damals hatten wir halt noch die 16.000er Leitung, wo dann irgendwie, wenn's gut lief, mal 10.000 durchkamen. So. Und wir hatten da leider doch massive Probleme. Es war, glaube ich, Ostermontag, ne? Das muss, ich glaube, Ostermontag. Ja, ja. Aber wenn es dann lief, war super. Also ich hab den Rest dann irgendwie am Rechner geguckt, weil es am Smart TV irgendwie gar nicht ging. Und ja, so ist es dann. Aber so es hat mich sehr gut unterhalten und es ist eine tolle Sache, die hoffentlich beibehalten wird. Und ich wünsche Bremerhaven, dass in der neuen Saison natürlich auch dann wieder abgeht. Ne? Dass es dann auch wieder einen Grund gibt, sich zu freuen da. Ja. Das hoffe ich auch. Mal gucken. Drücken wir die Daumen. Drücken wir die Daumen. Ja, kommen wir mal langsam aber sicher zu unserem ersten Thema. Und zwar geht es darum, dass wir, dass es jetzt im Rahmen von PlayStation Plus für die Benutzer der PlayStation 4 und für PlayStation Plus Abonnementen in diesem Monat ein Spiel gratis gibt. Und zwar ist es das Spiel Stick It to the Man. Stick It to the Man ist, ja, was eigentlich? Ist ein Jump'n'Run, ne? Ja, ich würde es auch als Jump'n'Run betiteln. Ist ein 2D-Jump'n'Run mit 3D-Grafik irgendwie, nicht? Also schon irgendwo 3D, aber irgendwie 2D-Spielgeschehen. Und Mit ziemlich vielen Rätselelementen, wie ich auch finde. Also eigentlich ziemlich cool. Genau, und der Grund, warum ich das eigentlich so als PlayStation Network-Titel hier mit in den Podcast nehmen wollte, war ganz einfach, dass ich mir das, glaube ich, so, wäre es nicht gratis gewesen im Rahmen von PlayStation Plus, nie gekauft hätte. Auch nicht für die 8 Euro oder 7,99 Euro, die es normalerweise kostet. Weil ich mich dann frage, für was habe ich eine PlayStation 4 gekauft? Für solche Spiele bestimmt nicht. Ist so mein Anspruch gewesen. Ja, ist auch eigentlich so. Also es ist locker ein Spiel, was du auch auf der PlayStation 3 zum Beispiel hätte spielen können. Ob ich es mir selbst auch gekauft hätte, ist für mich auch mehr als fraglich. Ja. Aber ich bin von diesem Spiel absolut fasziniert und es macht mir unglaublich viel Spaß. Und der Grund ist, Stick It to the Man ist ein so dermaßen verrücktes Jump'n'Run mit einer relativ einfachen Steuerung und mit einem relativ einfachen Spielsystem, was aber von der Story her und von der Art und Weise, wie es präsentiert ist, absolut sehenswert ist, wie ich finde. Und zwar, ihr seid eigentlich ein Sticker, ein Männchen, also eine männliche Figur, die ähnlich wie aussieht wie ein Sticker quasi, wie ein ausgeschnittener Sticker, nämlich breit und flach, so mehr oder weniger. Und diese ganze Welt ist halt tatsächlich irgendwie so ein Panini-Album aufgebaut, so mehr oder weniger, also wirklich wie so ein Sticker-Album, die ganze, die Häuser, die Straßen, die Autos, die auf den Straßen umherfahren, die Fluggeräte und alles, ist halt wirklich mehr oder weniger zweidimensional, so, und wenn diese Gegenstände sich in dieser dreidimensionalen Welt bewegen, dann, ja, dann sieht man halt einmal diese Knickfalten dann da, nicht? Oder diese Kanten. Wenn sie sich umdrehen, ist die Figur einmal flach und dann ist sie einmal wieder breit sozusagen. Also schon sehr stilecht und konsequent in der Machart. Zum Inhalt. Stick it to the man. Ja, ihr seid irgendwie, ich glaube, auf dem Schrottplatz arbeitet ihr eigentlich. Da die Hauptfigur, der Hauptprotagonist, ist auf dem Schrottplatz tätig und eines Tages verliert einfach ein Transportflugzeug oder ein Transporthubschrauber, ich glaube ein Transportflugzeug, Ladung. Ich denke mal, das ist vielleicht irgendwie so eine Regierungskiste war irgendwie, die so ein Area 51-Teil da durch die Gegend gekarrt haben. Und wie es der Zufall will, kriegt unser junger Freund das Teil direkt auf den Kopf. So, dass dorthin beherbergte Alien schlüpft aus dem Käfig aus und nistet sich als Parasit sozusagen bei unserem Hauptprotagonisten. Nochmal wieder mehr davon überzeugt, das Spiel definitiv zu spielen. Ja, und über die Minispiele kannst du deine Skills auch verbessern. Also es ist nicht nur sinnlos oder irgendwie wie bei, was heißt sinnlos, also wie bei GTA 5, dass du dann da irgendwie Tennis spielst, nur um Tennis zu spielen, was du dann zweimal machst, was dann aber überhaupt keinen Sinn mehr macht und weil es einfach auch ne? So, es ist wie so ein, bei GTA 5 war es ja irgendwie beim Tamagotchi, weißt du, dann kannst du deine Person dann mal irgendwie Fitnessstudio oder Yoga machen lassen. Mhm. Hast du aber nichts von in dem Sinne. So hast du bei Watch Dogs, bei Minispielen, die was mit der Story aber auch zu tun haben oder bei Nebenmissionen dann immer auch einen konstruktiven Effekt dabei. Also eine Motivation. Ja, wobei das witzig ist, zum Beispiel hast du ja diese Möglichkeit, so einen Coin-Run zu machen, da rennst du dann durch die Stadt und musst wie bei Super Mario irgendwelche Goldmünzen einsammeln und so. Ja, das ist schon witzig. Also ist mal gut, wenn es nicht im Spiel sein muss, sag ich mal so, machst es vielleicht 2-3 Mal oder so, aber ich find's witzig. Ich finde das cool. Ja, wir freuen uns drauf. Auf jeden Fall, ich denke mal, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, dann haben wir es vielleicht schon gespielt. Könnte ich mir vorstellen, wenn das so weitergeht. Zwei Wochen noch, ne? Dann kommt's raus. Dann kommt's raus. 27. glaube ich, ne? Oder 27. 27.05. Für alle gängigen Konsolen. Und ich habe gehört, die Wii U-Version soll sogar der PS3 und Xbox 360-Version technisch überlegen sein. Okay. Du, die Wii U ist keine, glaube ich, keine schlechte Konsole. Also ich habe sie mir damals nicht geholt, weil ich diesen Controller, der dabei war, eigentlich nicht so cool fand. Und ich meine, wieso so selten nur noch genutzt habe, deswegen habe ich sie ja auch nicht mehr. Und mir reicht meine PlayStation 3, meine PlayStation 4. Die PlayStation 3 habe ich eigentlich nur noch wegen Eishockey. Und wegen den PlayStation Plus-Titeln, die es dort auch noch frei gibt. Kriegst ja jeden Monat 2. Und das ist schon ganz cool. Ja. Xbox One. Schreibt der Sören mir hier echt auf unser Google Drive Dokument ja noch die Themen damit zu hier. Ja, es ist mir, du weißt, wenn du so drüber redest und so, dann fällt einem plötzlich wieder was ein. Ja, dann erzähl. Xbox One, ja. Microsoft hat sich dazu entschieden, den Preis der Xbox One, sag ich mal, massiv zu senken. Und zwar in einem, und zwar wird es die Xbox One ohne Kinect für 399 Euro geben. Womit wir dann ja so in dem Spaßbereich der PlayStation 4 sind, ne? Ohne, richtig. Ohne Magic Bar oder wie das Ding heißt. Ja, meine Meinung dazu ist, Microsoft will zusehen, dass der Ladenhüter auch mal ein bisschen unter die Menge von Leuten kommt. Ein Bekannter von mir hat das Ganze kommentiert, irgendwie muss man die Konsole ja verkaufen, wenn sie nicht richtig funktioniert. kann ich nur nicht beurteilen, weil ich keine Xbox One habe. Ich find's jetzt interessant. Also ein definitiv interessanter Preis. Aber mir reicht, also wie gesagt, ich würde mir jetzt keine Xbox One kaufen, weil einfach der Großteil in meinem Freundeskreis einfach auch die PlayStation 4 hat. Oder sich die PlayStation 4 holen will. Selbst Leute, die vorher die Xbox 360 hatten, sind ja jetzt schon dabei zu sagen, nee, ich kaufe mir lieber eine PlayStation 4 anstatt eine Xbox One, weil zu viel Entertainment, ja, es ist mehr Medienkonsole als Spielkonsole, ne? Ja. Aber der Preis ist natürlich recht interessant für diejenigen, die es die sich eh dafür interessieren, sag ich mal, diejenigen, die sagen wollen, ach, ich möchte diese Medienelemente haben, ich möchte eine Konsole haben, die Spiele nur in HD-Ready anbieten, anstatt in Full HD. Ja, was bei der Xbox One ja nun wirklich der Fall ist. Ich sag mal, technisch gesehen ist die PlayStation 4 für mich besser. Der Preis der Xbox One ohne Kinect, ich weiß nicht, wieso sie jetzt auf 390 gehen, wahrscheinlich damit sie ein bisschen mehr an, oder damit sie an die PlayStation 4 rankommen. Das wird für mich der einzige Grund sein, wobei ich einen massiven Unterschied finde, dass sie, nur weil sie jetzt keinen Kinect damit bei haben, den Preis, sag ich mal, um 100 Euro senken, finde ich schon ein bisschen happig. Also die Leute, die sich jetzt eine Xbox One gekauft haben mit Kinect und 499 Euro bezahlt haben, ich würde mir verarscht vorkommen. Ja, was habt ihr für eine Marge gehabt, ne? Ja. So, verkaufen ja. Und viele, viele Features, ja, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile funktionieren, ne? Was sie da alles angekündigt haben mit Sprachsteuerung und Video und so weiter. Ich finde es schade, dass ja, dass eine Spielkonsole, die weniger leisten kann, teurer ist, aber ich mache die Preise nicht, ich mache auch das Marketing nicht. Sind nicht Microsoft. Nee, genau. Und gespielt wird auf dem Platz, ne? Oder wichtig ist auf dem Platz, was nachher bei rumkommt. Ich finde, ganz ehrlich, Sören, die PlayStation 4 muss aber jetzt auch liefern, ich sag mal so in Anführungsstrichen, oder Sony muss liefern mit den Entwicklern. So ist ja schön und gut, wenn wir hier Killzone haben, sag schon, Infamous Second Son, so, hab's jetzt auch mal gesehen, wie sich das so auf dem Full-HD-Fernseher aussieht, alles schön und gut, reizt mich trotzdem nicht, weil ich schon den zweiten Teil bis zur Vergasung gespielt habe, Entschuldigung, also, ja, es ist ein Spiel, was ich überhab momentan, das ist, also, und ich finde, jetzt müssen mal die Spiele kommen, die so ein bisschen was rauskitzeln, und dann können wir drüber reden. Also wenn wir Vergleichstitel haben, die nur für Next Gen erscheinen, die AAA Blockbuster Spiele sind, ja, wo dann auch die Fachzeitschriften beziehungsweise die Fachpresse im Internet und wir als Nutzer dann auch sagen können, so von wegen hier, da ist die PlayStation 4 besser oder da ist die Xbox 360 besser. Es müssen jetzt die richtigen Zugpferde kommen. Genau, es müssen jetzt die Zugpferde kommen, die sagen, und nicht so hier was wie Daylight oder die PlayStation Network Titel, wo man dann meint irgendwie, das könnte was werden. Ach so, jetzt fällt mir gerade ein, nebenbei, vor 2 Wochen ist die Operating System Version 1.7 für die PlayStation 4 erschienen. Das nochmal ganz kurz. Stimmt. Und du kannst jetzt wunderbar toll einfach die Lightbar vom Controller dimmen. Völlig sinnlos. Aber ja, also mich hat es nicht gestört. Mich hat die Lightbar nie gestört. Ob ich jetzt abends im Dunkeln gezockt habe oder wie auch immer. Für mich war das jetzt kein störender Faktor, diese Lightbar. Aber es gibt ein cooles Feature gratis, und zwar ist das Videostudio, was du dazu gekriegt hast, was du dir runterladen kannst. 800 Megabyte. Hast du schon genutzt? Ich habe es ausprobiert. Ich habe jetzt nicht so viele Gameplay-Videos, wo ich sagen würde, die müsste ich unbedingt veröffentlichen. Ich schätze mal, wenn man irgendwie, wenn es später mal irgendwie einen coolen Multiplayer-Titel gibt, wo wir lustige Sachen dann haben, wenn wir dann mal Zeit haben, zusammen zu spielen, dann würde ich das machen. Also ich habe es ausprobiert und es hat viele witzige Features mit Intro und Schneidewerkzeug und Übergänge. Also ich find's cool gemacht und ist für lau, ne? Nee, richtig, ist für lau. Ich habe mich noch nicht mit beschäftigt, werde mich damit beschäftigen, weil ich wieder ein bisschen mehr in die Richtung auch machen möchte mit diesen ganzen Videokrams da, und von daher mal gucken. Also was wirklich nett gelöst ist, also nicht nett, der kleine Bruder von Scheiße, sondern wirklich interessant, wirklich schick gelöst ist. Du hast halt verschiedene Intros und du hast Outros. Und ich bin mir jetzt nicht ganz im Klaren, das ist schon ein bisschen her, dass ich mir das angeguckt habe, ob es auch Übergänge gibt zwischen den verschiedenen Videospielsequenzen, die du da einfügen kannst. Auf jeden Fall hast du so 4 oder 5 vorgefertigte Intros. Und das sind natürlich PlayStation-Intros, ne? Wo dann irgendwie so ein PlayStation-Jingle kommt. So. Das ja, ist PlayStation gibt es, glaube ich, in Famous gab es und noch irgendwas. Also ja. Es gibt, glaube ich, drei Themen. Ach so, und ja. Und dann macht das natürlich Sinn. Und es wäre natürlich cool, wenn dann irgendwie für die großen Blockbuster-Spiele dann da irgendwie eigene Themen für kommen, ne? Oder du das ja. Vielleicht auch sogar individuell machen kannst. Vielleicht gibt es da ja irgendwie so einen Tweak für oder so, dass du das vielleicht auch im Rechner oder dann irgendwie oder so ein Feature, dass du was vom PC kompatibles. Das wäre natürlich schon cool, wenn ja. Du es selbst machen könntest. Also sonst ist es für Leute, die, sag ich mal, diese Let's Plays-Videos machen, relativ nutzlos, ne? Weil, ja. Was heißt nutzlos? Die haben schon alle ihre eigenen Intros. Ihre eigene Software. Die eigene Software, die sie nutzen. Was natürlich ganz nett ist, du kannst für Spiele jetzt diesen HDMI Schreibschutz, sag ich jetzt mal so. Es war ja nicht möglich, von der PlayStation aufzunehmen mit einem externen Gerät, wenn du direkt über HDMI gehst. Ja. Weil ja dieses HDCPI, keine Ahnung, wie das jetzt heißt, eingeschaltet war. Dadurch hast du einfach, ja, es ist wie bei den Blu-Rays oder bei DVD-Playern, da hast du nicht die, oder bei Blu-Rays ist das, hast du nicht die Möglichkeit, das direkt aufzunehmen. Mhm. Das hat Sony auch in 1.7 mit reingepackt, dass du diesen Schutz ausschalten kannst, offiziell. Das heißt, du kannst jetzt direkt über HDMI und ein externes Aufnahmegerät kannst du jetzt direkt aufnehmen. Ganz nett. Die meisten, die, sag ich mal, diese Let's Plays machen, werden aber schon sich entsprechend anders geholfen haben und ja. Es gibt andere Wege. Was blöd ist an diesem Feature ist, wenn du dann mal sagst, oh, ich gucke jetzt eine Blu-Ray, musst du es erst wieder einschalten. Also du hast es nicht immer aus, sondern und er merkt auch nicht, oh, jetzt ist eine Blu-Ray drin, jetzt darf er nicht und dann darf er, sondern es ist dann immer tendenziell aus und du musst es anmachen, wenn du Blu-Rays guckst. Was noch ganz cool ist, du kannst jetzt auch Videos direkt auf dem USB-Stick spielen. Okay. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Aufnahme gemacht hast von deinem absoluten FIFA-Tor, ich jetzt zum Beispiel, spiele momentan relativ viel FIFA 14 BE Pro und was weiß ich, Bayern oder Schalke bietet mir einen Vertrag an und ich würde dann aufnehmen, wie ich sage, nee, aber euch möchte ich nicht unterschreiben. Dann könnte ich das direkt auf dem Stick speichern, bei YouTube hochladen und sagen, hier, guck mal Jan, ich habe den Bayern abgesagt. Würde ja niemals zum FC Bayern gehen. Ja. Und das ist natürlich auch ein ganz nettes Feature. Allerdings sind diese Aufnahmen ja auch immer nur begrenzt auf 15 Minuten. Finde ich ein bisschen schade, weil wenn du ein Let's Play machst, sag ich jetzt mal, ich habe mich da ja auch schon mit beschäftigt, dann sind 15 Minuten nichts. Ja. Weil meistens ist ein Let's Play, geht ja in die Richtung, dass du dir ein Spiel schnappst, du spielst es und wie du das spielst, das nimmst du auf und stellst es, sag ich mal, ins Netz, damit die anderen Leute das sehen können. 15 Minuten für ein Spiel, wo du nachher vielleicht 8 Stunden spielst oder sowas, finde ich schon ganz schön mager. Allerdings hast du jetzt wiederum auch die Möglichkeit, wenn du bei Twitch kannst ja streamen. Ja. Das geht jetzt auch in HD Ready, glaube ich, und 720p. Und die Möglichkeit, diese Videos dort zu archivieren. Das war vorher nicht der Fall. Das heißt, du hast aufgenommen. Wenn du die Aufnahme beendet hast, waren deine Aufnahmen weg. Jetzt ist es so, wie wenn du auch vom PC quasi live streamst, landen die in einem Archiv und die Leute können sich das später nochmal angucken. Das ist natürlich toll, ja. Ja, das ist ganz cool. Also das macht diese Twitch-Geschichte natürlich jetzt wieder auch mehr interessant. Also ich werde das jetzt das ein oder andere Mal wahrscheinlich auch wieder für eine Battlefield 4-Runde oder wenn ich BioPro spiele, werde ich bestimmt auch nochmal wieder Twitch anschalten. Weil ich das ganz witzig finde, du kannst zwar auch auf deinem Fernseher dann so ein Overlay legen, wo du dann siehst, wer ist da gerade online oder wie viele Leute sind gerade online und was für Kommentare hast du. Das mache ich mir dann aber lieber am Notebook nebenbei auf, weil es sonst zu viel Platz vom Fernseher für mich persönlich wegnimmt. Ich möchte das Spiel ja auch voll genießen. Ja. Dann kann ich das lieber bei mir auf dem Notebook irgendwie daneben stellen, da dann gucken und dann kannst du ja über das Mikrofon kannst du dann ja auch mit den Leuten kommunizieren. Also wenn jetzt jemand fragt, was weiß ich, oder zu dir sagt, oh, stell doch den und den auf, wenn du gerade FIFA irgendwie BGM spielst oder sowas, dann kann er halt sagen, ja, stell doch den auf den auf oder kauf dir doch den und den Spieler, dann kannst du sagen, nee, mach ich nicht oder wie auch immer. Das ist schon ganz lustig. Also da ist eine Möglichkeit zur interaktiven Spielgestaltung. Richtig. Ja, das ist doch mal irgendwie sinnvoll genutzt. So ähnlich wie bei, so wie das bei den Chat-Partys bei der Xbox, glaube ich, gelaufen ist, so mehr oder weniger. Obwohl, ja, wenn Twitch das, aber auch witzig, Twitch ist ein externer Service, der das anbietet, was die PlayStation eigentlich schon über, ne, über ihr System eigentlich genauso ähnlich bieten wollte schon, ne? Ja, also die PlayStation bietet ja auch zwei Systeme an, einmal Twitch und einmal Ustream. Wobei Twitch, glaube ich, der bessere Partner ist. Twitch kannst du auch auf der Xbox nutzen. Oh. Also Twitch gibt es auch für die Xbox One, meine ich zumindest, mit denselben Features. Und ja, also ich finde es cool. Also ich habe letztens einen Bekannten hier gehabt, da haben wir FIFA gespielt. Da warst du doch da, genau, mit dir zusammen. Und dann habe ich das einfach nebenbei, laufen lassen, damit dann andere Leute, sagen wir, das wird dann automatisch bei Facebook und bei Twitter, sage ich jetzt mal, veröffentlicht. Da steht dann so, dein Stream ist jetzt online. Und dann können andere Leute zugucken, wie ich gegen dich FIFA spiele. Und dieses, sag mal, dieses Archivieren, hast du da Infos drüber, ob das kostenlos ist oder ob das ein Premium-Service wird? Nein, das ist, also bei Twitch ist es auf jeden Fall kostenlos. Weiß ich, weil ich schon von einer gewissen Zeit habe ich World of Warcraft gespielt, was ich momentan wieder intensiver spiele, weil es mir gerade wieder viel Spaß macht. Habe ich auch teilweise mal gestreamt und diese Streams waren bei mir im Kanal dann noch als archiviert zu sehen. Und ich habe dort kein Premium-Feature oder sowas gebucht. Okay. Von daher gehe ich davon aus, dass das kein Premium-Feature oder sowas ist. Okay, alles klar. So, nach einer kurzen technischen Störung, die wir hier hatten, also da muss ich nochmal dran arbeiten, was das soll, geht's wieder weiter. Gott sei Dank war so. Ja, endlich geht's weiter. Endlich geht's weiter. Ich habe diesen Tag so herbeigesehen, dass wir endlich wieder podcasten. Endlich. Ich habe mich schon ins Bett gelegt, so habe ich mich gefreut. Ich liege schon bereit. So. Leg dich schon mal hin, ich muss noch mit dir reden. Ja, genau. Wir gehen jetzt mal so langsam in den Sinkflug, machen uns für die Landung bereit und ja, wir haben es irgendwie noch nicht geschafft, bisher Transzendenz zu gucken, über den wir im letzten Podcast gesprochen haben. Nee, irgendwie nicht. Nee, aber gut, der ist ja nicht weg. Und wenn, dann kommt der eh bald auf Blu-ray raus. Dann muss man den halt immer so sehen oder auf Video on Demand. Dann gab es aber jetzt einen Film, der heute kommt Godzilla. Den müssen wir auch noch gucken. Was wir alles gucken wollen. Heute ist Mittwoch. Morgen erscheint Godzilla in Deutschland. Den muss ich auch unbedingt sehen. Allein schon wegen dem Breaking Bad Schauspieler, aber ja, egal. Sag mir wann. Ja, genau. Aber dann haben wir uns aber mit Björn auf Facebook und mit dem einen oder anderen vielleicht auch noch drüber unterhalten, dass wir einen Film auf jeden Fall gucken wollen, und zwar Edge of Tomorrow. Ja. Edge of Tomorrow mit, ich hätte fast Tom Hanks gesagt, Tom Cruise. Tom Cruise. Ein bisschen irgendwie täglich größer das Murmeltier, ne? Ja, aber für Erwachsene und in, für Erwachsene, genau. In Farbe und bunt so ungefähr. Ja, der erste Trailer von The Edge of Tomorrow ist schon locker ein halbes Jahr alt. Ich habe mal irgendwann auf YouTube ein bisschen rumgeguckt und es gab tatsächlich so einige. Es gibt irgendwann so eine Zeit im Jahr, wo die Leute für die Sommerblockbuster irgendwann mal die Trailer raushauen. Das und da war unter anderem auch Edge of Tomorrow bei. Und was mich so fasziniert hat, war glaube ich ein Teaser, der überhaupt völlig zusammenhanglos war, der nur diesen Hauptdarsteller Tom Cruise dann in so einer Roboteruniform da hat rumspringen lassen mit einer Vocoder-Stimme im Hintergrund, die dann irgendwie die ganze Zeit "This is not the end" gesäuselt hat, so ungefähr. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Und das war auch zur Zeit, als der erste Teaser zu Transzendenz irgendwie rauskam. Und ich habe nur gedacht, wow, wieder neue Themen, wieder was Kreatives Neues im Kino, endlich nicht die gleiche Einheitssoße. Ja, und jetzt gestern kam ein neuer Trailer raus, der ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt. Ja, wobei ich etwas irritiert war, weil er angekündigt wurde als interaktiver Trailer. Ja. Ich habe die Interaktivität gesucht. Die habe ich auch nicht gefunden, das stimmt. Das beruhigt mich. Ja. Also hätte man da irgendwo klicken können müssen? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Aber der Trailer war auf jeden Fall, hat jetzt mehr von der Story auch preisgegeben. Ja, erzähl doch mal. Erzähl, wie soll ich das jetzt erklären? Du hast ihn doch geguckt. Ich habe ihn geguckt, genau. Es geht um eine Invasion und dieser besagte Tom Cruise ist einer der Invasoren und erlebt einen Tag immer wieder aufs Neue. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. So ist es immer, wenn er stirbt. Nein, gar nicht wahr. Immer wenn er stirbt, beginnt er an diesem einen Tag wieder. Was natürlich nachher ganz, ganz witzige Elemente hat. In dem Trailer, was ich zum, fand ich eine Sache total urig, wo dann eine Frau zu ihm sagt, irgendwie, dann machen wir es jetzt nochmal und schießt ihn in den Kopf. Zack, ist er tot, beginnt der Tag von vorne. Genau. Deswegen kam ich irgendwie so ein bisschen auf täglich grüßt das Murmeltier. Das Setting oder die Leute erinnern auch noch dazu ein bisschen an Starship Troopers. Also so eine Mischung aus Starship Troopers und täglich grüßt das Murmeltier. Genau. Eine Begebenheit, die im Teaser überhaupt nicht klar wurde. Im Teaser hat man nur eine Kriegsszenerie gesehen, die so ein bisschen an eine moderne Ausgabe der Landung der Alliierten in der Normandie erinnert hat, nämlich dass, ich will nicht sagen übermäßig futuristische Soldaten, aber Soldaten in Kampfkleidung und mit Hubschraubern und futuristischen Flugwerkzeugen oder Flugzeugen an einem Strand gelandet sind, wo sie auf bisher noch nicht zu sehende und unbekannte Gegner das Feuer eröffnen. Mit dieser dramatisch elektronischen Musik, die sehr sphärenhaft und dieser elektronischen Stimme, die dann die ganze Zeit irgendwie This is not the end singt im Hintergrund, wo man irgendwie denkt, das ist irgendwie so ein apokalyptischer, keine Ahnung was Film, vielleicht auch so ein Verschwörungstheorie-Film, der dann irgendwie so die Nazis sind doch nicht tot, ne, sondern sind wiedergekehrt, so hatte so ein bisschen Wolfenstein im Kopf. Ach übrigens, Wolfenstein erscheint ja auch noch als Spiel jetzt irgendwann demnächst, da müssen wir nochmal drüber reden. Gut, das stimmt. Zurück zum Thema, mal eben hier off-topic gegangen. Und wo ich dann dachte, was ist das für ein Film so, ne? Warum erwacht er immer wieder und was soll der Mist? Mhm. So. Und jetzt durch den richtigen Trailer, 2,5 Minuten Trailer, ist es halt klar geworden, dieser Tom Cruise befindet sich offensichtlich in einer Zeitschleife. Wie er da reingekommen ist, weiß man nicht. Was man erfährt im Trailer ist, dass er wahrscheinlich nicht der Einzige ist, dem das so ergangen ist. Er ist wahrscheinlich momentan der Einzige, dem es so ergeht, aber seiner Gefährtin im Film erging es wohl mal so ähnlich, beziehungsweise sie kennt das. Es braucht natürlich sicherlich eine Zeit lang im Film, bis Tom Cruise dahinter kommt, was mit ihm da passiert. Wie du schon sagst, er durchlebt offensichtlich eine gewisse Kriegssituation immer und immer wieder und versucht dann sozusagen sich, ähnlich wie täglich grüßt das Murmeltier, zunächst erstmal mit der Situation abzufinden und dann daraus Profit zu schlagen. Das heißt also Profit in Anführungsstrichen, dann daraus eine Lösung für das Problem oder für seine Situation zu finden. Ich befürchte fast, dass es eine Alien-Invasion ist. Das ist, also, ne? Wenn man jetzt es ist eine Alien-Invasion. Es sieht man in der einen Szene, sieht man das, glaube ich, auch so ein bisschen. Also, ja. Es werden Aliens sein. Die Aliens heißen auch Mimics. Mimics? Mimics. Aha. Und die sind haben mich ja so ein bisschen schlau gemacht, weißt du? Das sind Mimics. Und diese Mimics, habe ich nur gedacht, die sehen so ein bisschen aus wie diese, quallenartigen, na, oder diese tentakelartigen Viecher aus Matrix, die zu Zion zu vordringen, nicht? Diese Roboter. Mhm. Also so ein bisschen so ähnlich mit langen Tentakeln und mal sehen, so, was man im Ende davon sieht. So. Ich hoffe, dass der Film mehr oder dass der Film genauso viel hält, wie er auch verspricht. Tom Cruise-Filme sind ja nie verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist ja immer so ein bisschen Geschichte auch bei, finde ich. Ja, das ist auch. Also find ich auch. Wenn man dann natürlich jetzt nochmal so guckt, weißt du noch, was wir vorhin gesagt hatten, was Among the Sleep an Geld benötigt? Nee. 200.000 wollen die haben, ne? Ah ja, stimmt, ja, sagst du ja. 250 haben sie, glaube ich, gekriegt. Ja. Das Budget für Edge of Tomorrow schätzt du auf? Na, schätzt du, wie viel, was für ein Budget haben die? Naja, 140 Millionen Dollar. Das ist noch wenig. Ja, also ich finde das eine Menge Geld. Ja, es ist, ja. Ja, es ist eine Menge Geld, du hast recht. Du hast recht, ja. Nein, du hast wirklich recht. ein Film wie Titanic hatte 250 Millionen Budget. Terminator 2 hatte damals als teuerster Film aller Zeiten, wann kam der raus? Anfang der 90er, 92, 93, hatte 100 Millionen Dollar Budget. Mhm. So, und wenn du einen Film von vor 25 Jahren, sag ich mal eben, also oder wie lange ist Terminator 2 her, der hatte 100 Millionen, heutzutage 140 Millionen, wenn du überlegst, für welche Gelder Instagram über den Ladentisch geht oder jetzt ja. WhatsApp, es wird, glaube ich, ist ein solides Budget, ist ein solider Film. Okay, wenn wir jetzt wieder zu Godzilla kommen, der war 250.000 Millionen, ja. Ne? Also ja, im nächsten Podcast müssen wir dran denken. Ich will unbedingt einen Film vorstellen, den ich letztens gesehen habe. The World's End oder irgendwie was, ein Film aus Spanien. Okay. Muss ich auch nochmal drüber erzählen, hatte ein Budget von 5 Millionen Dollar, ist auch apokalyptisches Szenario in Barcelona, super cool gemacht. Das, was sie mit dem Geld gemacht haben, ist super, aber wenn du dann hörst, wie 5 Millionen so viel Budget hat irgendwie ein Fernsehfilm von einem ZDF oder was, ne? Aber nur wenn die GEZ-Gebühren kriegen. Genau, richtig. Edge of Tomorrow auf jeden Fall ab Ende des Monats auch im Kino. Wir werden berichten, wir freuen uns drauf. Sehr, sehr spannend. Bist du noch da, Sören? Ja, ich bin. Immer noch? Ja. Dein hörte sich an, als wäre dein Mikro abgeschmiert. So. Nein, ich habe genießt und nicht rechtzeitig den Knopf gedrückt. Ach so. Berichten können wir aber auch von einem, den wir gesehen haben, ne? Erzähl, welchen hast du geguckt? Ich habe The Amazing Spider-Man 2 geguckt. The Amazing Spider-Man? Ja, man darf ja nicht vergessen, es gibt verschiedene Spider-Mans. Einmal war es ja Toby, schieß mich tot. Maguire, genau, Maguire, der hat damals Spider-Man gespielt. Jetzt haben wir einen neuen Spider-Man, der auch von der Zeichentrickserie und der Geschichte, die dahinter steckt, auch ein bisschen anders ist. Und zwar The Amazing Spider-Man. Den ersten fand ich relativ gut. Ein bisschen zu viel. Ja, nee, da nicht. Den ersten fand ich relativ gut, habe ich mir danach nochmal angeguckt. Den zweiten, ich war ein bisschen enttäuscht. Wieso? Mir war das zu viel Liebesgefrafel da. Hat Björn auch erzählt. Ja, es war zu viel Love Story und zu. Nein, es war nicht zu wenig Action, es war schon gut Action. Man hätte den Film aber kürzer halten können und einfach ein bisschen von diesem Liebesgesäusel rauslassen können. Okay, das in den Comics ist es auch immer vorhanden gewesen. Gehört irgendwo auch dazu. Es war jetzt auch nicht so super störend, aber es hätte weniger sein können. Ansonsten fand ich den Film eigentlich ziemlich cool. Ja, was hat dir besonders gefallen? Besonders hat mir die Kameraführung teilweise gefallen. Also es ist so, dass in gewissen Action-Szenen die Kamera einmal stillstand, so ein bisschen durch das Bild wandert, also so diesen 3D-Effekt quasi, dass du nochmal so siehst, so was ist da, was ist da, was ist da, und dann erst es quasi weiterlief. Fand ich schon ziemlich cool. Wow. War ich auch mit Björn einer Meinung, dass wir das beide sehr gut fanden. Also, dass da wirklich wieder mit der Kamera gehandhabt wurde, wie das Ganze in Szene gesetzt wurde. Das ist schon cool gemacht gewesen. Aber storymäßig sagst du zu viel. Für mich vielleicht einen kleinen Ticken zu viel Liebe. Mag auch an der Situation bei mir liegen, keine Ahnung, kann ich momentan nicht so viel mit anfangen. ja. Aber ist ja so, ist ja manchmal ein Empfinden. Kann sein, dass ich den Film im halben Jahr gucke und sage, der ist total geil. Und ich fand ihn trotzdem cool. Also das liegt bei mir aber auch einfach daran, weil ich absolut der Comic-Fanat bin. Ab Comic-Verfilmungen kannst du bei mir alle hinstellen. Leute, die Elektra damals blöd fanden, der ist ja damals wirklich zerrissen worden, der Film. Ich fand den trotzdem gut. Ist halt eine Comic-Verfilmung. Ja, stimmt. Ach du Scheiße, ja. Ja, siehst du? Oder Daredevil. Daredevil fanden auch ganz viele ganz schlecht. Ich fand ihn nicht so schlecht. Aber Geschmäcker sind da verschieden. Ich fand Spider-Man gut. Hätte noch ein Tick besser sein können, wenn er vielleicht ein Tick kürzer und ein bisschen weniger Liebe sein gehabt hätte. Kann man sich aber durchaus angucken. Welchen ich jetzt hier gesehen habe, ist der nicht auch DC oder Marvel? Weiß ich nicht. Constantine habe ich mir nochmal. Constantine, ja, ich frage mich nicht, ob der. Ich meine, das ist DC. Ja. Den habe ich mir jetzt irgendwie letztens nochmal per Video on Demand reingezogen und. Ja, fand ich auch gut. Ja, war Keanu Reeves erster Film nach Matrix. Merkt man. Ja, gut, an Matrix ranzukommen ist aber auch schwierig. Ja, ne? Ja. Aber danach kam nicht viel. Ich habe jetzt letztens noch 47 Ronin geguckt und habe gedacht, A, bist du alt geworden und B, warum so ein Scheißfilm? Aber war der nicht gut? Nee, hat mir nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir nicht, war für mich zu, ja. Ich fand ihn nicht gut. Wollte vieles sein. Mysteriendrama, Historiendrama, Fantasy, Mystery, alles. Und war im Prinzip sowas wie Gladiator für Japaner, für Arme. So, also das okay. War so, ja, so war's. Okay. Wenn wir aber schon bei Comic-Verfilmungen sind, ne? Ja. Es wird ja auch einen neuen Batman, nein, gar nicht wahr, doch. Es wird einen neuen Batman geben, mehr oder weniger. Es wird einen Film geben, der heißt, ich glaube, Superman vs. Batman. Ist ja auch basiert natürlich auch wieder auf dem Comic. Arbeitstitel, ne? Das ist der Arbeitstitel. Ja, Batman vs. Superman ist der Arbeitstitel. Ich gehe mal davon aus, dass der auch so ähnlich heißen wird. Dauert aber noch knapp 2 Jahre, bis der kommen wird. Ja. Was viele dort erschrocken hat, ist, dass Ben Affleck den Superman spielen wird. Ja. Es gibt jetzt ein erstes Bild von Ben Affleck in seinem Superman-Cape und ich finde, das steht ihm. Also ich finde, das sieht schon ganz cool aus. Also es könnte nicht so schlimm werden, wie viele gedacht hätten. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, du hast Batman und mich noch nie in einem Raum gesehen. Das sagt dir was, oder? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Batman bin, aber du hast uns beide noch nie in einem Raum gesehen. Denk mal drüber nach. Ja. Ja, mich hast du auch noch nie mit Batman in einem Raum gesehen. Ja, das ist ja auch logisch. Auch nicht mit Robin. Siehst du? Ich denk drüber nach, ja. Aber so wie das Bild ist, das könntest du sein, ja. Nein, aber also, diesen umgebauten R4 Renault im Hintergrund, das ist also wie gesagt auf filmjunkies.de ist das erste Bild veröffentlicht worden, beziehungsweise gar nicht wahr, die haben es über Twitter geteilt, die Filmemacher, und Filmjunkies hat es halt online gestellt. Sören, was sagt uns das, dass jemand wie Ben Affleck, das ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, 2 Jahre vor Veröffentlichung schon in dem Kostüm auftaucht, offensichtlich in einem Konzeptfoto, ob das schon gedreht wird oder ob das erstmal Promoaufnahmen sind. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie schon so ein bisschen was machen werden. Wir haben jetzt ja nur noch 2 Jahre Zeit. Der Film soll ja am 5. Mai 2016, meine ich, ins Kino kommen. Ja. Und ich gehe davon aus, dass die jetzt schon ein bisschen was machen. Finde ich aber auch okay. Also sollen sie mal loslegen, sollen den Film schnell drehen, dann können sie vielleicht noch ein bisschen eher. Ist im Filmbranche ja auch nicht so ungewöhnlich, dass auch mal ein Film dann eine Woche eher kommt oder zwei. Können sie ruhig machen. Also ich bin auf jeden Fall von dem Film nicht wegen des Bildes, sondern einfach wegen des Settings. Superman und Batman gegeneinander, ja mehr oder weniger. Das verrät ja schon der Arbeitstitel. Bin ich schon echt interessiert dran. Also Wonder Woman ist ja noch mit dabei. Lex Luthor wird dabei sein. Lois Lane wird da sein. Es wird schon interessant sein. Lawrence Fishburne, Jesse Eisenberg, Ray Fisher und Amy Adams. Ja, das sind die Schauspieler, genau. Die auch schon in den bisherigen Batman-Verfilmen beziehungsweise in den Superman-Filmen mitgespielt haben. Und ich glaub's doch nicht. Ist das? Das finde ich ja cool. Das ist ja derselbe Superman-Darsteller, Henry Cavill, wie Man of Steel. Das ist doch super. Dann bleibt sich das Ganze ja auch treu, weißt du? Das ja, ist ja, genau. Das ist ja auch was ich zum Beispiel bei The Avengers ziemlich geil finde. Thor ist immer derselbe, Iron Man ist immer derselbe, ja. Captain ja. America ist immer ja. derselbe. Ob das jetzt ein Spin-off ist, also ob es jetzt wirklich nur einer von den Einzelnen ist in ihren Filmen oder alle zusammen bei The Avengers, finde ich schon ziemlich cool. Und ich weiß nicht, was die machen wollen, wenn Robert Downey Jr. jetzt wirklich mit The Avengers 2 seinen letzten Iron Man-Auftritt hat. Ja, das weiß ich auch nicht. Hat er das angekündigt? Ja. Meiner Meinung nach ist das seine letzte Rolle als Iron Man. Was ich sehr, sehr bedauere, weil den dort zu ersetzen wird sehr, sehr schwierig werden. Ja, der hat das gut gemacht, ja. Das stimmt. Ja, ich fand ihn immer cool als Iron Man. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich Man of Steel auch einfach total cool fand. Auch in 3D vor allem. Ne? Also, ja, habe ich jetzt erst wieder gesehen. Ja, also ich finde ihn toll gemacht. Ist ein toller Film. Ist ein super Schauspieler. Auch der Henry Cavill, wenn ich das richtig ausspreche hoffentlich. Aber er macht das auf jeden Fall super. Er kann den Superman, den jungen dynamischen Superman gut verkörpern. Ja. Wobei ich auch nicht weiß, Batman vs. Superman, wie soll denn das inhaltlich gehen? Also, wer ist denn da der Böse? Sind doch beide die... Wieso denn Versus? Also... Ich habe die Comics damals, habe ich nicht gesehen. Kann ich dir nicht sagen. Aber nochmal auf Henry Cavill zurückzukommen. Für mich die perfekte Nachfolge für Christopher Reeve. Christopher Reeve, Gott hab ihn selig. Ja. Viel vom Fahrrad, gar nicht wahr, vom Pferd und da war es nicht mehr so super dann, ne? Bitter. Nee, da bitter, aber hat damals ja die ersten vier Superman-Filme, sag ich mal, in Szene gesetzt. Ja, und dann gab es noch einen zwischendurch, ne? Superman Returns. Ja, und wer den gespielt hat, weiß ich jetzt aber gar nicht. Das weiß ich auch gerade nicht, das muss ich mal eben schnell recherchieren. Superman Returns, was war denn Superman? Ach, das war das. Der war wohl ganz schlecht. Den habe ich auch gesehen, fand ich aber nicht so cool. Nee, fand ich nicht so gut. Nee, war nicht so, ne? War nicht so gut. Das war Brandon Routh. Ja. Kennt doch jeder, Brandon Routh. Ja? Natürlich, klar. Ich nicht. Ja, siehst du, geht's mir genauso. Nein, kenne ich auch nicht. Also, der hat aber bei The Millers mitgespielt, der hat bei Call of Duty Ghosts hat er mitgespielt. Da hat er die Stimme von Hash gemacht. Ja, fürs Gesicht hat's nicht gereicht. Ne? Ja, der hat mehr so das Computerspielgesicht, ne? Ja, Hörspielgesicht. Mhm, genau. Womit wir dann auch bei dem letzten Sinnesorgan wären, was wir jetzt hier bedienen wollen, und zwar die Ohren. Und ich weiß nicht, Sören, magst du Coldplay? Ich finde Coldplay ziemlich, ziemlich geil. Hab mir jetzt schon zigmal Magic angehört aus dem neuen Album. Das Video zigmal gesehen. Für mich absoluter Granatensong. Magic, ja. Magic, finde ich schon cool. Ja. Das Album kommt ja auch bald, ne? Ja, also im April, ganz überraschend, ohne Vorankündigung, bam, Spiegel Online, Meldung, Coldplay hat ein neues Video veröffentlicht. Und alle so, hä? Was für ein Video? Midnight. Midnight, wo man irgendwie in einem negativ belichteten Film sozusagen dann mit visuellen Effekten und psychedelischem Sound plötzlich einen von einem Vocoder verzerrten Chris Martin hörte, der auf synthetischen Klängen dann einen melancholischen Song, melancholischen Text darbot, wo man auch nicht so richtig wusste, ist das jetzt hier so ein Teaser-Song oder ist das ein neuer Song oder was ist das jetzt? So. Und tatsächlich, Midnight ist die erste Auskopplung gewesen aus dem Album Ghost Stories, was jetzt am 19. Mai erscheint. Die zweite Auskopplung ist Magic. Das hast du ja schon gesagt eben gerade. Auch ein sehr cooles Video. Was ich an Magic von Coldplay so toll finde, ist die Tatsache, dass der Song sich aufbaut. Ne? Genauso wie es im Video ja auch zu sehen ist. Das ist eine Story, die dann ja irgendwann, sag ich mal, so eine Art, so ihren grünen Abschluss findet, wo er dann die Magie als Zauberer dann sozusagen rauslässt. Genau. Und so baut sich auch der Song auf, ne? Dass es halt am Ende nochmal mit diesen Solo-E-Gitarren dann nochmal so richtig abgeht und der Song nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Ja, und die dritte Single-Auskopplung ist jetzt gerade vor kurzem erschienen, Ende letzter Woche, A Sky Full of Stars in Kooperation mit Avicii. Ist ein sehr ungewöhnlicher Song für Coldplay-Verhältnisse, weil es halt deutlich fremdproduziert ist. So, das Klavier kann gut sein, dass es von Chris Martin eingespielt wurde, aber sonst ist es ein Avicii-Dance-Song, ne? So. Aber, und das ist jetzt, also für mich ist es ein absoluter Pflichtkauf, ein absolut notwendiges Ding, das zu haben, weil iTunes jetzt in Kooperation mit Coldplay ein Video rausgebracht hat, wo man das komplette Album vorab streamen kann als Video. Das ist es ist ein Konzeptvideo. Und zwar ist das Albumcover als Flash-Animation oder als Animation dargestellt in diesem Video. Und die Kamera fährt halt über diese dynamischen Elemente in dieser Cover-Grafik rüber. Und man sieht halt immer wieder andere neue Geschichten und Begebenheiten. Man sieht das Meer im Hintergrund, man sieht den Sternenhimmel. Und so kann man in das komplette Album reinhören. Und es sind, es sind eigentlich keine klassischen Abtemponummern, so wie klassischen Abtemponummern. Klassisch ist daran nichts, aber sowas wie Every Teardrop is a Waterfall vom letzten Album Milo Xyloto, was ich ganz cool fand, aber Every Teardrop is a Waterfall fand ich jetzt nicht so cool. Es war mir zu wild für Coldplay, einfach so. Das ist mir so, eigentlich ist Coldplay ja so ein bisschen ruhiger. Genau, und das ganze Album ist auch ein bisschen ruhiger. Es ist ein bisschen elektronischer insgesamt, aber so diese Nummer von Avicii ist auch irgendwo die einzige Dance-Nummer. Ansonsten ist es relativ ruhig und es sind natürlich wieder sehr, sehr coole Klavier- und Gitarrenmelodien dabei. Also sehr sphärisch, sehr treibend und sehr, sehr coole Harmonien und sehr geiler Gesang. Es ist, glaube ich, nach X and Y, was ich auch total geil finde, wo Speed of Sound drauf war, zum Beispiel damals, wenn nicht gar das beste Coldplay-Album, was jetzt rauskommt. Mhm. Oder das jetzt das beste Coldplay-Album überhaupt. Es hat nur 9 Songs, ist irgendwie nur 40 Minuten lang und 40, 45 Minuten zu dem Dreh. Und ich werde es mir auf jeden Fall holen. Da freue ich mich drauf. Dieses Video auf iTunes allein, es ist gratis, guckt es euch an. Es ist der Wahnsinn. Es ist toll gemacht und es macht einfach Spaß, das zu hören. Und es wird auch ein Album, was man beim Autofahren super hören kann, beim Joggen super hören kann, in der Bahn super hören kann. Es ist toll produziert. Also ist für jeden was dabei. Ja, ich musste meinen Rechner letztens neu aufsetzen, weil er nicht mehr hochfuhr. Und weil jetzt glaubst du nicht, was ich jetzt gerade tue, ich installiere jetzt just in diesem Moment mal eben schnell iTunes, weil das werde ich mir gleich, wenn wir fertig sind, werde ich mir das Ganze mal reinziehen. Ja. Also mach das einfach, ne? Also einfach auf iTunes, auch iTunes am Rechner anmachen. Ich glaube, es geht auch übers iPhone, dass man das Video eventuell übers iPhone sehen kann, übers iPad im iTunes Store auf jeden Fall und dann mal nach Coldplay suchen und da gibt es dann so ein Feature-Video und das ist sozusagen das Album, was man sich vorab anhören kann und zwar komplett in der ganzen Länge als eine Datei. Cool. Ja. Und also nicht immer als 30 Sekunden Hörprobe, sondern wirklich komplett in guter Qualität. Und es ist also kaufenswert. Dann kommen wir zum letzten Thema für heute. Wir sind ja schon echt gut hier dabei. Fast 1,5 Stunden Aufnahme in einem Stück. In einem Stück? Ja, nicht ganz. nicht ganz. Wir haben über die Google Plus Community des PlayStation Gentleman Club einen Tipp bekommen für ein Hörspiel, was über iTunes unter anderem vertrieben wird. Vertrieben in Anführungsstrichen, was da eigentlich eher Verteilung erfährt anstatt Verkauf. Und zwar ist das Hörspiel We Are Alive. We Are Alive. Ein in Amerika produziertes Hörspiel in englischer Sprache. was es gratis über iTunes gibt, beziehungsweise gratis als iTunes-Podcast. Momentan über 120 Folgen, über 120 Episoden sind bisher erschienen. Jeweils immer eine Episode in drei Chapter aufgeteilt und davon erscheinen dann alle 10 bis 14 Tage quasi ein neues Chapter. Und wovon handelt es? Es ist so ein bisschen die in Hörspielfassung gepresste Reproduktion von Walking Dead oder The Last of Us. Es siedelt sich also an, das Ganze beginnt in Los Angeles, handelt von drei Soldaten, die ich denke mal irgendwie auf Patrouille sind, beziehungsweise die Hauptdarsteller sind und die plötzlich mitbekommen, wie das öffentliche Leben um sie herum in der Stadt Los Angeles plötzlich aus den Fugen gerät, weil Menschen sich rasend schnell verändern, Unfälle geschehen, Zusammenstöße passieren, plötzlich erste Übergriffe von wild gewordenen anderen Menschen stattfinden, diese Menschen ermordet werden und eine Panik ausbricht, die sich von Los Angeles aus oder beziehungsweise von einem bis dato noch unbekannten anderen Punkt aus übers ganze Land und schließlich sogar über die ganze Welt verbreitet. Es handelt sich hierbei um drei gut ausgebildete Soldaten, die einen sehr guten Draht zueinander haben, die auch immer trotzdem ein Stück weit menschlich bleiben. Das Ganze ist als Hörspiel, also nicht als Hörbuch, sondern richtig als Hörspiel inszeniert, mit verschiedenen Sprecherrollen, mit verschiedenen Charakteren, mit Geräuschen, mit Umgebungsgeräuschen, mit Musik im Hintergrund, mit Orchester, Spannungselementen und so weiter und so fort. Also ziemlich professionell gemacht. Ich habe da mal auf YouTube ein Produktionsvideo gesehen, wie die das machen. Das ist also wirklich eigentlich mehr oder weniger so eine Freizeit-Amateur-Geschichte. Also nicht zu vergleichen mit professionellen Hörspielmachern hier aus Deutschland. Also das gibt es ja in Amerika sicherlich auch, aber das ist tatsächlich so ein Just-for-Fun-Projekt. Ich bin jetzt irgendwie bei Folge 5, also beim 18. Chapter sozusagen, beim 18. Kapitel angelangt. Und die erste große Panikwelle ist abgeebbt, viele Leute sind tot, viele Menschen sind tot, das öffentliche Leben und der Zusammenhalt bzw. die öffentliche Ordnung ist außer Kraft gesetzt, das öffentliche Leben ist völlig ausgelöscht. Ich muss mal zur Tür. Sorry. Den habe ich nicht mit eingeplant. Macht ja nichts. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Nee, für den möchte ich keinen Kuchen, der riecht immer nach Rauch. Ja, aber der stinkt massiv nach Rauch, der Typ, ey. Ja, eklig. Yep. Ja, vor allem schön im Postwagen, da ist dann... Ja, du sagst es. Schön die Pappe, die nimmt ja auch so schön Geruch auf. Ja, deswegen wandert die ja gleich im Müll. Ekelerregend. Ja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, das öffentliche Leben ist zum Erliegen gekommen, die drei schlagen sich durch, suchen nach Überlebenden, finden auch die ersten, schließen sich zu einer Gruppe zusammen und verbarrikadieren sich irgendwann in einem Hochhaus, wo sie dann auch von den, was sind das eigentlich für Viecher, die da angreifen? Also es sind offensichtlich infizierte Menschen, die Zombies. Ja, es sind Zombies, Untote, man weiß es nicht so richtig. Dazu bin ich noch nicht vorgedrungen. Was allerdings interessant ist, dass diese Zombies nicht alle gleich sind. Also es ist nicht Dawn of the Dead mäßig, dass es sozusagen nur Untote gibt, die alle eine Klasse haben, so mehr oder weniger, sondern es gibt das Fußvolk, was ähnlich wie Raubtiere im Rudel jagt, so ein bisschen ähnlich wie bei I Am Legend, ne? Also wirklich auch massiv schnell unterwegs sind, die übermenschliche Kräfte haben, die übermenschliche Geschwindigkeit erreichen können. Dann gibt es aber auch wohl Gegner, die als äußerst smart beschrieben werden, die in der Lage sind mitzudenken, zu antizipieren, Fallen zu stellen. Und das ist einfach relativ ungewöhnlich für das Zombie-Genre, weil Zombies ja eigentlich nur auf Fressen und Töten aus sind. Und wie ich weiter gelesen habe in der Beschreibung und im Blog, kommen noch weitere Features, also weitere Gegner mit noch viel komplexeren Fähigkeiten nachher auf die Leute zu. Die Story wird sich also noch entsprechend in einen noch verrückteren Bereich entwickeln. Sie ist relativ erfolgreich, sodass man mittlerweile auch schon Auftritte hat in Amerika. Ich meine, die Serie gibt es jetzt seit 2009 und sie ist regelmäßig fortgeführt worden. Sie erscheint also seit 2009 auf iTunes und auch ist glaube ich, auch gegen eine Spende auch zu erwerben. Immer mal wieder. Und sie erscheint immer noch, ne? Jetzt ist gerade irgendwie Folge 45 erschienen mit Kapitel 2. So. Also kann man ja mal runterrechnen, wenn alle zwei Wochen ein neues Kapitel erscheint. Das stimmt. Und solide Arbeit. Also ja. Gerade dieses Kontinuierliche ist natürlich nicht schlecht. Großer Knackpunkt an der Serie, sie ist auf Englisch. Das hat mich am Anfang ziemlich abgeschreckt, ob ich da überhaupt was verstehe. Ich finde, es geht. Ich finde, es geht wirklich. Es ist jetzt keine super komplizierte englische Sprache. Man kommt schnell rein und du glaubst das nicht. Man gewöhnt sich auch an die Sprecher. Also das ist ähnlich so wie bei deutschen Hörspielserien, wo man dann einfach auch Fan von wird, weil man die Stimmen gerne hört oder so, oder die Art und Weise, wie die Leute sprechen. Das funktioniert ja auch im Englischen. Also das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Und es ist professionell gemacht, muss man dazu sagen. Es ist also wirklich eine Top-Ton-Qualität. Dass am Anfang jeder Folge immer auch ein Sponsor genannt wird und das dann so ein bisschen wie in so einem schlechten Werbespot irgendwie abläuft am Anfang. Das kann man verknusen. Dafür ist es kostenlos, ne? Das darfst du halt auch nicht vergessen. Dafür ist es kostenlos und zum Antesten ist es auf jeden Fall gut geeignet und zum Zwischendurchhören für kurze Strecken. Es sind keine völlig überfordernden 60 oder 90 Minuten Hörspiele, sondern jede Folge geht ungefähr 15 bis 20 Minuten, sodass man auch wirklich, sag ich mal, contentmäßig auf einem Level bleibt, den man wirklich noch gut verarbeiten kann. Mhm. Das heißt, man kann wirklich am Tag so zwei, drei Chapter hören und dann hat man auch erstmal Schnauze voll, so nach dem Motto, und dann, ja, dann ne, geht's halt weiter. Also das ist die Handlung wird nicht künstlich gestreckt. Das ist ganz cool. Also dadurch, dass sie halt immer mal so 10 bis 20 Minuten eine Folge machen, halten sie auf der einen Seite die Spannung natürlich hoch, auf der anderen Seite beschränken sie sich dann auch auf das Wesentliche, inhaltlich. Mhm. Ja. So, und das wird, also so ein Zombie-Hörspiel, das kenne ich jetzt noch gar nicht so richtig, was so ein bisschen Walking Dead auf Hörspielfassung trimmt. Ist auf jeden Fall gut gemacht. Ich werde es im Auge behalten, ich werde es weiter hören. We Are Alive ist auf jeden Fall ein Tipp für alle da draußen, die sich für Hörspiele interessieren und die auch der englischen Sprache mächtig sind. Einfach mal bei iTunes schauen, auch jeder Android-Podcast-Grabber kann das mittlerweile ziehen. Ja. Stimmt, du bist ja auf Android umgesprungen. Ja, so ein bisschen. Aber mein iPhone habe ich natürlich auch noch und darüber höre ich auch die meiste Zeit dann Podcasts und so weiter, weil es ist ein bisschen benutzerfreundlicher, was das anbelangt. Mhm. So, weil iTunes-Podcasts und so, geht einfach ein bisschen einfacher. So, da ist mir ein bisschen zu viel gefriggelt und gefummelt dabei bei Android. Dafür hat Android einfach ein paar andere Features, die ganz nett sind. Aber hat alles seine Vor- und Nachteile. Ebenso ist es. Ja, meine Kehle ist ganz trocken und. Hast du nichts zu trinken bei dir? Na doch, klar, hier, aber ich kann ja die ganze Zeit wie beim letzten Podcast da ständig die Pulle ansetzen und dann denkt man irgendwie da, ich bin da am Saufen die ganze Zeit. Das Bier, das musst du ja nicht sagen, dass es Bier ist, kannst du ruhig sagen, das ist Wasser oder so, das ist ja egal. Genau, kann ja ruhig lügen hier die ganze Zeit. Jeden bescheißen. Ja. Nein, dieser Podcast, da hatten wir ein bisschen mehr Ahnung und haben auch ein bisschen mehr validen Content gebracht, nicht wie im letzten Mal, ne? Letztes Mal waren wir so ein bisschen verpeilt, oder? Letztes Mal waren wir verpeilt, aber es macht nichts. Diesmal waren wir nicht verpeilt. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge rausgehauen, eine ganze Menge besprochen. Und ich könnte noch weiterreden, ne? Mir kommen gerade noch so ein paar Trailer in den Sinn von Filmen, die noch dieses Jahr erscheinen, aber das heben wir uns dann vielleicht auf fürs nächste Mal. Ja, dann sag doch mal eben die Namen und dann können wir die als nächstes Mal reinnehmen. Oh, Namen, warte. Expendables 3 zum Beispiel. Oder Lucy. Lucy könnte ganz interessant werden. Um nur zwei zu nennen. Lucy. Was Lucy ist? Lucy ist der neue Film mit Scarlett Johansson. Und okay. Da soll sie Drogen in ihrem Körper schmuggeln und ob sie jetzt nun dadurch irgendwie Superkräfte entwickelt oder wie auch immer, das weiß ich nicht. Okay. Der Trailer fand ich schon ziemlich, für mich als ich sag mal, Comic-Freak oder als Freak von Leuten, die irgendwelche Superkräfte haben oder wie auch immer, war der Trailer schon ziemlich, fand ich schon ziemlich cool. Freue ich mich schon drauf. Was habe ich denn noch gehabt? Der neue Transformers. Ja. Ist natürlich auch bei mir natürlich ganz, ganz weit oben. Lass mich nochmal kurz gucken hier. Ich habe doch da was gehabt. Dann gibt es einen neuen Planet der Affen, Revolution, also die Nachfolge von Prevolution. Könnte auch sehr interessant werden. Also da, um nur mal so ein paar Filme mal eben schnell zu nennen. Also es könnte, wird ein sehr intensives Kinojahr 2014. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, man weiß noch nicht, wann man das alles machen soll. Wann soll man ins Kino gehen? Guck mal, wir haben jetzt schon nicht geschafft, Transzendenz zu gucken. Es liegt auch daran, ich hätte ja theoretisch Zeit, aber ich habe Nachtdienst, weißt du, dann muss ich um 9:30 anfangen. Siehst du. Ja, das ist immer ein bisschen kacka dann. Ne? Muss ich ja pennen auch den Tag über. Könnte man nachmittags gehen, ist ja auch klar. Ja. Ach, vielleicht kriege ich ja am Nachtdienst einen Rappel und sage irgendwie, ich muss jetzt morgen Nachmittag ins Kino. Sag Bescheid. Wir werden es sehen. Also ich bin normalerweise arbeite ich zwar bis 17 Uhr, aber wenn danach oder so direkt um 5 oder am Wochenende bin ich für alle Schandtaten bereit. Und für Schandtaten. Auf jeden Fall. Dann sind wir am Ende des achten nachgedacht Podcast. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören, hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir uns wieder mal unendlich ausgedehnt, aber mit frischem Wissen und nach bestem Wissen und Gewissen über aktuelle Themen aus der Welt des Entertainments, der Musik und der Hörspiele unterhalten. Ich freue mich und bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.